Am 20. April führten die US-Truppen die Ausrüstungen für die Saatstationierung in die Gemeinde Sosong unter Kreis Chosun, Kreis Songju, Bezirk Nordgyeongsang ein. Das Bürgermaßnahmekomitee der Stadt Kimchon gegen die Saatstationierung behauptet, dass die Einführung der Ausrüstungen für Saatstationierung, die vom südkoreanischen Verteidigungsministerium und den US-Truppen forciert werde, klar und eindeutig eine gesetzwidrige Sache sei und führt eine Protestaktion durch. Die USA, die in letzter Zeit enorme nukleare strategische Vermögen in Südkorea und dessen Umgebung einschleppten, haben die Ausrüstungen für biochemische Kriegsführung in den 8 Kai des Busan-Hafens eingeführt, der speziell den US-Truppen dient. Das ging aus der Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Sori Sori hervor.